stop me calling. No, that's what you're in. Stop moving my belongings. I'm moving to the street. And all I wanna do is cut my strings for good. Sunday Service zu hören in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Da läuft die Sendung immer ein bisschen später als Austauschsendung sozusagen. Wir sind hier in der zweiten Stunde und es geht weiter mit den Konzerttipps. Was läuft hier die nächsten Tage bis zum nächsten Montag in Hamburg live? Der erste Tipp gerade eben lief schon und zwar Isbells, eine Band aus Belgien, glaube ich, kommen sie, spielen am Dienstag in der Prinzenbar. Eben gerade war ihr Track, wie hieß der, Heading for the Newborn zu hören vom letzten Album Stolen. Dann natürlich am Dienstag noch Tanz in den Mai. Lasst es ordentlich krachen und dann könnt ihr am Mittwoch ausruhen. Weiter geht's dann am Donnerstag, den 2.5. Oh mein Gott, es ist schon Mai. Ich finde das irgendwie wahnsinnig, wie schnell die Zeit gerade vergeht. Das Jahr hat doch gerade erst angefangen. Wahrscheinlich liegt es auch an diesem wirklich furchtbaren kalten Wetter, was es immer noch gibt, gerade in Hamburg. Egal, Donnerstag spielen Blood Group im Hafenklang. Blood Group sind eine Band aus Island, die jetzt gerade eben schon mit Tracing Echoes ihr drittes Album veröffentlicht haben. Hier ihr Track Nothing is Written in the Stars. Old soul is born. Musik mit Streichern oder hingehauchten Gesang. So was gibt es dann live im Hafenklang zu hören. Man höre und staune. Das war dann Blood Group mit Nothing is Written in the Stars. Live am Donnerstag, den 2.5. eben im Hafenklang. Am gleichen Tag sind Parenthetical Girls zu Gast im Aalhaus. Die Band kommt aus den USA und hat gerade eben mit Privilege eine neue Platte veröffentlicht. Die Band zu viert um Zach Pennington, Jarek Bischoff, Amber Smith und Paul Alcott. Eine von denen auch in diversen Solo-Aktivitäten verwickelt. Hier kommt ihr Track Weaknesses. Weaknesses, das war ein Track von den Parenthetical Girls. Die Band aus den USA spielt am Donnerstag, den 2.5. im Aalhaus. Am gleichen Tag sind die Sex Jams in Molotow auf der Bühne. Die Band kommt aus Wien und bietet feinsten Indie-Pop zu hören, unter anderem auf ihrem neuesten Album Trouble Honey. Hier ihr Track Shark vs. Apple, so ein richtig großartiger Track mit fantastischem Sprechgesang. Very soft. toughest old boots. I would wear you all the time. I'm a travel tart, honey. I could be your solution. No, you weren't off the backpack. But you have the wistful look. Hey, you are just a stranger. I bet you taste good. I bet you taste good. I bet you taste good. Der Wechselgesang ist doch wirklich ziemlich klasse hier gemacht. Bei den Sex Jams, die Band kommt aus Wien, hört man ihn gar nicht an, den Wiener Schmarren. Und ja, ihr könnt sie sehen mit Musik, wie gerade eben gehört, Trackies Shark vs. Apple vom neuesten Album Trouble Honey. Die Sex Jams spielen live am Donnerstag, den 2.5. im Molotow. Das Ganze auch Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Die Platte ist richtig gut und ich kann mir vorstellen, dass die auch live Spaß haben, wenn sie dort rumhüpfen auf der Bühne. Ab Freitag startet dann das Blurred Edge Festival in Hamburg. Zum 8. Mal in Folge gibt es zahlreiche Auftritte von Bands in der Stadt. Das Ganze geht los, wie gesagt, am Freitag, den 3. Mai bis zum 18. Mai. Das Programm am besten mal online anschauen im Netz. Blurred Edges einfach mal suchen bei den bekannten Suchmaschinen. Dort dann mehr Details dazu. Ich habe jetzt nichts im Speziellen rausgesucht. Vor allen Dingen ist die Musik auch relativ eigen und ja, kann man wahrscheinlich eine eigene Sendung zu machen, denke ich mal. Dann am Freitag, den 3.5. sind Belasco im Headcrash zu Gast. Die Band kommt aus England, hatte mal mit ihrem Debütalbum einigermaßen Erfolg. Inzwischen haben sie eine neue Platte veröffentlicht. Transmuting heißt die. Die ist ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sogar fast schon schlecht. Trotzdem ein Track daraus. Taken von Belasco. Das Ganze am Freitag. Nein, am doch Freitag, den 3.5. im Headcrash. Sharing what love it has. Waren Belasco. Die klingen inzwischen wieder eine Mischung aus Möchtegern, Stadion, Breitwand-Sound und der neuesten Kuschelrock-CD, finde ich zumindest. Ihr könnt die Band live erleben am Mittwoch, den 3.5. im Headcrash. Am Samstag dann sind La Grande Illusion zu Gast im Haus 73 vom letzten Album Metal Saint, hier der Track Paper Moon. Street, I pack my things so slow. I'm here on my feet, although I don't know where to go. I see the stars outside my Paper Moon, ein Track von La Grande Illusion. Das Ganze gibt es live zu erleben am Samstag, den 4. Mai im Haus 73. Aber La Grande Illusion geben nur, in Anführungsstrichen, das Vorprogramm für eine Band aus Schweden. Die Mary Wannettes werden nämlich auch mit auftreten. Von ihrem aktuellen Album Hit the Waves, hier ihr Track Can't Stop the Aching. Stop the Aching, das waren The Mary Wannettes, eine Band aus Schweden, spielen live mit La Grande Illusion am Samstag, den 4.5. im Haus 73. Am gleichen Tag im Molotow ist Newfoundland zu Gast. Auch dahinter verbirgt sich eine Dame aus Schweden, Anna Roxenholt heißt sie, kommt aus Göteborg, wohnt aber seit einigen Jahren in Berlin und hat gerade mit Newfoundland Neuplatte veröffentlicht, also selbstbetiteltes Album davon, der Track Mirror. You made me scared, made me care. But your head is only Strickland mit ihrem Track Mirror. Das Ganze gibt es live am Samstag, den 4. Mai im Molotow, und zwar oben in der Bar, unten im Club. Da spielen Art Brew. Die Band um Eddie Argos hat sich ja 2005 gegründet und mit dem Album Bang Bang Rock'n'Roll ein richtig großartiges Debütalbum damals veröffentlicht. Mit steigenden Platten-Releases wurden sie auch nach und nach leider immer langweiliger. Inzwischen sind sie bei einer Best-of-Compilation angekommen. Top of the Pops heißt diese, mit Singles, Raritäten und B-Seiten. Halt das übliche Programm, wenn man nicht mehr so richtig kreativ ist, sein kann oder was auch immer. Egal, Art Brew, live immer eigentlich einen Besuch wert. Am Samstag spielen sie im Molotow hier. Ein alter Gassenhauer von ihnen, Emily Kane. Friend, when we were 15, it's the happiest that I've ever been. Even though we didn't understand how to do much more than just hold hands, there's so much about you I miss. The clumsy way we used to kiss. I wish I convinced you you'd made a mistake. If memory serves, we're still on a break. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. I'm still in love with Emily Kane. Every girl that I've seen since looks just like you when I squint. I know you said it's for the best. I still don't understand why you left. So much about you I miss. Every time I see a couple kiss, I hope this song finds you fame. I want school kids on buses singing your name. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. I'm still in love with Emily Kane. I don't even know where she lives. I've not seen her in 10 years. 9 months, 3 weeks, 4 days, 6 hours, 13 minutes, 5 seconds. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. All my friends think I'm insane. I'm still in love with Emily Kane. There's a beast in my soul. Kane, die Verflossene von Eddie Argos, von Art Brew in diesem Fall, das Ganze live zu erleben am Samstag im Molotow. Und da die Band gerade eben eine Best-of-Compilation veröffentlicht hat, bleibt zu hoffen, dass sie auch live ein Best-of-Feuerwerk abgeben werden im Molotow, die Band am Samstag. Am gleichen Tag gibt es eine Release-Party zu feiern, und zwar das Hugs and Kisses Musikmagazin veröffentlicht, ich glaube so in 2-3 Wochen, eine CD mit queerer Musik drauf, eine Compilation sozusagen. Die erste von Hugs and Kisses, und das Ganze wird gefeiert mit Live-Bands auch am Samstag, den 4. Mai im Hafenklang. Dazu leider keine Musik von mir. Stattdessen machen wir weiter mit Montag, den 6. Mai. Junip spielen live im Übel und Gefährlich. Suddenly there was you. Turn Junip, die Band um José González mit dem Track Suddenly. Das Ganze vom neuesten Album, einfach nur Junip betitelt. Ich finde es ja nicht wirklich spannend, was hier drauf zu hören ist. Ein, zwei Tracks sehr nett, aber der Rest dann auch ein bisschen beliebig inzwischen leider, was man dort auf der Platte hört. Aber live sicherlich ein Besuch wert. Junip am Montag, den 6. Mal im Übel und Gefährlich. Vor allen Dingen auch das Vorprogramm sollte man sich nicht entgehen lassen, also rechtzeitig kommen. Das sind Barbarossa, die Band von einem gewissen James Mate aus London, der inzwischen auch Teil der José González Live Band ist, also wenn José González Solo spielt, und er ist als Support dabei. Hier sein Track The Load. Barbarossa, wollte nochmal einen kleinen Ton nachlegen gerade. Ja, die Stimme klingt so ein bisschen wie José González, aber er ist es nicht, sondern es ist die Vorband von Junip. The Load hieß der Track gerade eben. Ich glaube, ein Album gibt es noch nicht, aber sicherlich in der Pipeline das Ganze. Also Junip und Barbarossa, nächsten Montag, den 6. Mai, live im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag im Indra, verlegt vom Knust übrigens, also nicht in den falschen Clubrennen. Im Indra spielen Winter Sleep, eine Band aus Kanada, aus New Scotland kommen die. Haben gerade mit ihrem Album Hello Hum eine neue Platte am Start, davon der Track Rapture. Musik can drive all night, spill our names in the defrost under the surprise light. Take photographs of second thoughts, because we're not surprised. Only if you don't get caught like I did. Die Grillen, die kanadischen Wintersleep hörten wir mit ihrem Track Rapture. Die Band ist live zu Gast. Nächsten Montag im Indra, das ist der 6. Mai. So viel an dieser Stelle zu den Konzerttipps der kommenden Wochen. Ich habe jetzt nochmal so ein, zwei Platten auflegen, deren Veröffentlichung schon ein bisschen her ist, irgendwie Anfang des Jahres. Diese hier von Monophonia zum Beispiel mit dem Titel The Spy erschien im Februar, Mitte Februar. Das Projekt kommt irgendwie aus England, mehr so aus so einer Drum and Bass und DJ-Ecke, zumindest einer von den beiden. Aber trotzdem ist das Ganze ein reines, fast schon Singer-Songwriter-Projekt und klingt eher nach Folk als nach Elektronik. Hier kommt Monophonia mit dem Track Give Up. Give Up. Das war ein Track von Monophobia. So ein bisschen Trip-Hop-lastig das Ganze hier vom Album The Spy. Letzter Track in der zweiten Stunde kommt von den Grave Babies. Das klingt zwar ziemlich gruftig, der Name hier, aber die Band macht ganz klassischen Indie-Pop. Vom Album Crusher hier ihr Track Blood on the Face.